Jetzt ein etwas ruhigeres Stück. Egal, still. Hey! Die ganze Zeit hat's gerannt. Jetzt spielen wir und rennt's nicht mehr. So gut, ne? Das Mikro geht nicht mehr. Was? Da, da, da, da. Das geht doch. Okay. 1, 2, 3.